Die Medien der Welt berichteten über die brillante Realität der Tiefwerker. Der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix von China, die Nachrichtenagentur AKP und der staatliche Radiosender von Kambodscha, die Zeitung Vizeran und die Internetzeitschrift Remchichi von Russland, die bulgarische Zeitung Novorabotny Seskotelo und die amerikanische Nachrichtenagentur AP meldeten ausführlich die Erfolge der DVRK beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates unter der klugen Führung von Kim Jong-un, wie die Verstärkung der Verteidigungskraft und die Erschließung des Weltraums zu friedlichen Zwecken. Die marxistisch-leninistische Revolutionäre Partei Chiles veröffentlichte auf ihrer Internet-Homepage einen Sonderbeitrag über Korea, in dem die Freiheit und die Rechte des Menschen konsequent gewährleistet werden und alle Menschen die sozialistische Zivilisation vollauf genießen und glücklich leben. Die deutsche Zeitung Rote Fahne schrieb, das kleine Korea trage mit der mächtigen politisch-militärischen Kraft, die keiner anzutasten wage, in der Konfrontation mit den USA immer den Sieg davon. Das nigerianische nationale Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studentenkomitee stellte einen Beitrag ins Internet, in dem hervorgehoben wurde, dass die Armee und das Volk der DVRK, die um Kim Jong-un mit einem Herzen und einer Seele festgescharrt seien, einen bewundernswerten Sprung machen, neue Taten vollbringen und von Sieg zu Sieg voranschreiten werden.